Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass du Reverend Clooney bist. Ja, ich weiß, aber es ist ein Fantasiespiel. Ne? Fünf Nespresso für Reverend Clooney. Ja. Kann sich jeder vorstellen, obwohl der Lobo seine Verkleidung vergessen hat, dass das hier der Reverend George Clooney ist? Anna? Clooney? Wollt ihr einen Kaffee haben? Ja klar, doch hier. Junger Mann! Ja? Sind Sie der George Clooney? Aber natürlich, gute Frau. Ja! Ich bin ganz im Kino.